Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Wir schauen auf die großen Fragen, die sich an diesem Dienstag stellen. Eine Frage von Leben und Tod hat der Bundesgerichtshof entschieden. Die Frage, ob sich ein Arzt schuldig machen kann, ob er schadensersatzpflichtig wird, wenn er ein Leben verlängert. Nein, sagen die Richterinnen und Richter in Karlsruhe. In diesem Fall ging es um einen Mann, der künstlich ernährt wurde auf Weisung des Arztes. Ein Fall, den Bernd Wolf schildert. Das Oberlandesgericht München hatte dem Sohn des verstorbenen alten Mannes noch 40.000 Euro Schmerzensgeld zugesprochen. Die bekommt er nicht, der BGH hob dieses Urteil auf. Sein Vater war dement, konnte sich kaum noch bewegen, nicht kommunizieren. Als er nicht mehr essen konnte, ließ ihn der Hausarzt über eine Magensonde künstlich ernähren, 5 Jahre lang. Es gab keine Patientenverfügung. Als er mit 82 starb, verklagte der Sohn den Arzt auf Schadensersatz wegen der hohen und lange zu zahlenden Behandlungs- und Pflegekosten und Schmerzensgeld. Sein Vater habe sinnlos gelitten. Der BGH entschied, der Sohn hätte nur dann einen Schaden, wenn man den Tod des Vaters mit dem Weiterleben unter krankheitsbedingten Leiden vergliche. Das verbiete sich aber. Auch ein leidensvolles Leben sei kein Schaden. Das verlange die Menschenwürde. Soweit der Fall und die Entscheidung beim Bundesgerichtshof. Ulrike Herrmann, ein für Sie nachvollziehbares Urteil? Ja, absolut. Also was man ja wissen muss, ist, dass es in Deutschland keine aktive Sterbehilfe gibt. Und es gab ja in diesem Fall auch keine Patientenverfügung. Also der Vater hat nicht, als er noch nicht dement war, gesagt, er möchte keine lebensverlängernden Maßnahmen. Und dann muss man das machen. Das ist nicht möglich zu sagen, ach, der ist dement, also kriegt er keine Hilfe mehr. Tja, und das ist wahrscheinlich genau die schwierige Frage, die sich juristisch so beantwortet, die ja auch, man müsste ja auch überlegen, welche Signalwirkung hätte das Urteil in eine andere Richtung dazu führen könnte, dass Ärzte in die Situation kommen, dass sie quasi Angst haben davor, lebenserhaltende Maßnahmen vorzunehmen. Das ist wahrscheinlich die juristisch schwierige Seite daran. Ja, in Deutschland ist es ja so, dass eben dadurch, dass es das Dritte Reich gab und den Euthanasie und den Mord an vielen Behinderten, dass man da sehr skeptisch und sehr vorsichtig ist. Also andere Länder wie die Niederlande oder so, die gehen ja weiter. Die haben eine aktive Sterbehilfe. Aber in Deutschland gibt es das eben nicht. Aber die Frage, die heute, wenn man in den Nachrichten von diesem Fall hört, erneut hört, die Frage, die dann sich natürlich groß stellt, wann führt eine Lebensverlängerung nur noch zu Leid, zu einer Verlängerung des Leidens? Darum ging es ja auch dem Sohn des betroffenen Patienten, der hier geklagt hatte. Dem ging es ja wohl wirklich nicht um die Kosten, die ihm entstanden sind. Und diese schwierige Situation, wer entscheidet eigentlich darüber? Ja, also in diesem Fall war es halt klar, keiner hatte irgendeine Chance, irgendwas zu machen. Also tragischer noch, und das gibt es auch ganz häufig, ist ja der Fall, wo es eine Patientenverfügung gibt. Und dann steht da drin, ich möchte keine lebensverlängernden Maßnahmen. Und am Ende kommt es aber doch zu lebensverlängernden Maßnahmen. Weil wenn unterwegs beispielsweise eine Lungenentzündung passiert und es wird dann eben eine Beatmung beschlossen, eigentlich um die Lungenentzündung zu beheben, dann kommt man von dieser Beatmungsmaschine eigentlich gar nicht wieder weg. Nicht? Also das führt dann dazu, dass die Betroffenen, Angehörigen dann eigentlich entscheiden müssten, okay, ich lasse meinen Vater oder meine Mutter an einer Lungenentzündung sterben, damit hinterher nicht die Chance besteht, dass da so aus Versehen so eine lebensverlängernde Maßnahme dann daraus entsteht. Und das ist alles total schwierig. Oder eine Freundin von mir hatte einen Hirntumor und ist daran gestorben. Und solange sie noch bei Bewusstsein war, wollte sie oder noch reden konnte, so muss man es eigentlich sagen, wollte sie auf jeden Fall keine aktive Sterbehilfe, aber dann, als es wirklich schlimm war, hatten wir das Gefühl, eigentlich wäre sie jetzt gerne gestorben, aber das ging dann nicht mehr, nicht? Weil keiner da mehr eingreifen darf. Das ist ja genau dieser Moment, bei dem man, wenn es eine Patientenverfügung gibt, Sie haben den Fall dargestellt, aber sie vielleicht gar nicht so richtig wirken kann, letztendlich Menschen drumherum diese Entscheidung auf der Seele haben, die man diese Abwägung, kann man es überhaupt einschätzen? Ist das Leid größer als der Lebenswille? Und die Frage letztendlich, wo liegt diese Entscheidung? Also liegt die bei Angehörigen eher, liegt sie bei Ärzten? Ist es am Ende etwas, das man in irgendeiner Form gemeinsam treffen muss? Naja, was dann passiert ist, dass man so einen Graubereich ausnutzt. Also zumindest ist das dann der Weg, der in Deutschland sehr häufig gegangen wird. Nämlich, dass man einfach die Schmerzmittel überdosiert. Ja. Also und dann faktisch das Leben verkürzt, dadurch, dass man den Körper doch vergiftet, ohne dass der Betroffene es merkt. Mhm. Das ist alternativlos unter der jetzigen Rechtslage, aber es ist auch ein bisschen unbefriedigend, nicht? Dass da dann sozusagen so ein schummelnder Ausweg gewählt wird, also tatsächlich, um das Leiden zu verkürzen. Aber eigentlich hätte man es ja gerne, dass man das offen diskutieren kann. Aber wahrscheinlich ist in aller Öffentlichkeit. Wahrscheinlich ist das aber doch, glaube ich, dieser Graubereich, der sicherlich ganz häufig greift. Natürlich. Ist möglicherweise das, das Beste, was wir erreichen können. Das Humanste, meinen Sie? Ja, ja, weil man kann diese Fragen letztendlich nicht auf das letzte Komma juristisch vorab klären. Ich fürchte, das ist die Situation, weil es immer wieder unterschiedliche Fälle sind. Und möglicherweise, ich weiß nicht, ob das hilft, aber ich glaube, vielleicht müssen wir bei der Frage des Sterbens und des Lebensende auch über Orte noch stärker nachdenken. Also die Anwesenheit des Krankenhauses und der vielen Maschinen, vielleicht verleitet das auch ganz natürlicherweise Ärzte, die ja diese Pflicht haben auch, die diesen Eid geschworen haben, Leben zu retten, dazu das zu nutzen. Und wenn wir das Lebensende auch wieder stärker nach Hause verlagern, auch sagen Oder Menschen, ins Hospiz. Ja, oder ins Hospiz, also wo einfach auch klar ist, erstens für die Menschen, die am ihrem Lebensende stehen, ist das sicherlich in der Regel der schönste und beste Ort, an dem sie sein können. Und gleichzeitig ist es in gewisser Weise auch der natürlichste Ort, was die Hilfsmittel angeht oder den Mangel an Hilfsmitteln, ein Leben zu verlängern, wenn es denn eben natürlicherweise zu Ende gehen will. Naja, ich glaube, dass, also wo Sie völlig recht haben, ist, dass jede Situation ist anders. Also das kann man nicht alles juristisch regeln. Und vor allen Dingen ist es auch so, die Betroffenen können es nicht vorher regeln, weil es dann doch auch immer alles anders kommt als gedacht. Aber was, glaube ich, für die Gesellschaft wirklich wichtig ist, ist, dass man einfach mehr über den Tod spricht. Also dass man das rausnimmt aus dieser Tabuzone. Und jeder sich irgendwie vormacht, er wird garantiert ganz bis zu seinem Lebensende irgendwie gesund bleiben und dann ganz schnell sterben, was ja häufig nicht der Fall ist. Und ich glaube, wenn man mehr darüber reden würde und es auch mehr Alltagserfahrung mit dem Tod gäbe, dann und der dann auch seinen Schrecken vielleicht so verliert, dass man dann als Gesellschaft auch in der Lage wäre, da bessere Lösungen zu finden. Für heute gilt das Urteil des Bundesgerichtshofs in dieser Frage, eine Art Schadensersatz oder Schmerzensgeld muss nicht gezahlt werden, wenn ein Arzt ein Leben verlängert.